Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 17, 2018, Episode 567, nur noch ohne Substanz. Ja, Konsolengames nur noch via Download, ist das die Zukunft des Gamings? Sieht fast so aus, denn der Trend ist ziemlich deutlich zu sehen. Der Handel wird es nicht gerne hören. Zusätzlich kommt bei dem Faktor Konsument noch eines zum Tragen, nämlich die Bequemlichkeit. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich das jetzt weiter erörter, ich muss sagen, ich persönlich bin da auch zwiegespalten. Auf der einen Seite hat man das Spiel auf einem Medium, das man auch verleihen kann, jemand. Ja, also das kann ich mal einen Kumpel geben, der kann das auch spielen dann. Und später hinaus kann ich es vielleicht sogar verkaufen, wenn es jetzt kein Online-Game ist, das irgendwie jetzt mit dem Account verknüpft ist, was normalerweise ja nicht der Fall ist. Dann kann ich das auch, wie gesagt, verkaufen und kann dann wieder Geld zurückbekommen. Ja, also das ist gar nicht so schlecht, dieses System. Auf der einen Seite. Die andere Seite ist ganz einfach die, man hat eben ein Medium, das auch beschädigt werden kann, abgenutzt werden kann. Wenn ich mir so manche CDs und Blu-Rays angucke von Konsolenspielen, wie die zerkratzt sind, weil die Leute die Dinger quer durch die Wohnung schmeißen. Ja? Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt, aber es passiert. Ja? Sogar mir ist es schon mal passiert, dass ein Kratzer in eine Blu-Ray reingekommen ist von einem Konsolengame. Extrem selten natürlich, klar. Aber erfahrungsgemäß behandeln die Leute ihre CDs, DVDs, Blu-Rays katastrophal übel. Zweitens ist dann eben die Bequemlichkeit dominierend. Ich bleib erst noch bei der Abnutzung. Ja. Meiner Meinung nach für mich ein wichtiges Ding, das Laufwerk in der Konsole ist auf jeden Fall mit einem Verfallsdatum versehen. Nicht absichtlich von irgendwelchen Leuten, ja, sondern einfach physikalisch gesehen. Das Ding ist irgendwann kaputt. Das zählt natürlich nicht für solche Modulsysteme beispielsweise. Das habe ich ja auch schon mal gesagt, diese Modulsysteme, die sind wesentlich eher für die Ewigkeit gedacht, ja, als jetzt ein Medium, ja, das eben mit einem Laufwerk gelesen werden muss, wo sich bewegliche Teile drin befinden. Das geht so nicht. Ja. Das ist vorprogrammiert, dass das irgendwann kaputt geht. Ja. Und das ist natürlich übel. Am Anfang denkt man, ja, so kein Problem, dann tausche ich die um oder kaufe mir eine neue. Ja, aber nur solange es eben die Konsole nicht mehr noch gibt. Ja. Manchmal geht es eben auch schneller und ich habe keine Lust, mir ist zum Beispiel schon mal eine PS3 verreckt. Ja, Laufwerk natürlich, klar. Und das ist halt nicht ganz so toll. Anders beispielsweise ist es jetzt bei den Spielen, die man eben herunterlädt. Diese Spiele sind erstmal selbst, also von dem Medium her, relativ sicher. Komm gleich noch dazu. Die Abnutzung der Konsole beschränkt sich auf das Minimum, nämlich auf zum Beispiel der PS4 die eingebaute Festplatte. Ja, die, klar, ist natürlich davon auch oder kann davon natürlich betroffen sein. Das Gute ist, die kann ich selbst austauschen. Standard-Festplatten, kein Problem. Ja. Und natürlich die Haltbarkeit von einer Festplatte wesentlich höher als die von einem Blu-ray-Laufwerk. Mhm. Dann Bequemlichkeit, logischerweise. Ich muss keine Medien mehr einlegen. Das nervt gewaltig. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dass man einfach ein Spiel starten kann, das auf der Festplatte installiert ist, ohne dass man zur Kontrolle nochmal das Game einlegen muss, dann will man das auch nicht mehr anders haben. Ja? Ich merke das an mir, ich spiele schon seit Monaten nicht mehr, weil ich die DVD, weil ich die Blu-ray einlegen müsste. Die andere rausmachen, ne? Blu-ray einlegen, also das ist so eine Blockade. Ja? Ich gucke auch keine DVDs mehr deswegen, nur extrem selten, wenn es gar nicht mehr anders da geht. Ja? Ich habe mich sogar schon dabei ertappt, wie ich einen Film zum Beispiel im Streamingdienst nochmal gekauft habe, obwohl ich die DVD daheim habe. Nur weil ich einfach sagen würde, da habe ich jetzt keine Lust, die DVD rauszusuchen. Ja, und ich habe schon ein paar, ja. Und dann eben die dort einzulegen, nö, da habe ich mir es einfach nochmal gekauft. Ist auch dann nochmal von der Qualität her besser und so weiter. Ja. Also, das ist wirklich phänomenal. Und ich bin da nicht alleine. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hab momentan eine Bibliothek von, boah, ich weiß nicht, es dürften so 80 Spiele ungefähr sein, 80, 90 Spiele. Ja. Erstmal, der Platzbedarf ist immens. Hätte ich gar keinen Platz mehr dafür. Bei mir ist schon alles vollgestopft mit DVDs. Sorry, geht nicht anders. Ja. Dann eben dieses permanente Disc-Jockeying ist einfach nicht okay mehr, finde ich, zeitgemäß. Und ja, deswegen bin ich eigentlich ja mehr ein Online-Verfechter. Aber da müssen sich die Firmen noch was einfallen lassen. Denn der Riesennachteil ist, man hat eben gar nichts mehr physikalisch in der Hand und muss sich dann eben voll und ganz auf das verlassen, was die Firmen in Zukunft mit diesen Download-Games machen. Was ist, wenn zum Beispiel Sony beschließt, okay, jetzt Ende der Konsole ist jetzt erreicht, das war's, ja, irgendwann kann man diese Spiele auch nicht mehr downloaden. Das heißt, bisher ist es ja so, einer der größten Vorteile ist, man muss nicht alles installiert haben, ja, wenn man zum Beispiel jetzt ein Spiel, ja gut, das hat man erstmal die Schnauze voll, dann löscht man das von der Platte, wenn man es wieder haben will, dann irgendwann in ein, zwei Jahren, dann kann man es wieder installieren, das ist keine große Sache mehr und fertig, ja. Aber das geht eben auch mit den Online-Diensten sehr gut, nur wenn jetzt auf einmal die Online-Plattform nicht mehr vorhanden ist, dann war's das. So zum Beispiel schon passiert mit der Nintendo Wii. Ja, da wurde dann auf einmal aufgerufen, man soll sich die Games, die man noch hat, unbedingt jetzt herunterladen von der Virtual Console zum Beispiel, ja, und installieren, denn nach einem bestimmten Datum geht es nicht mehr und man bleibt somit dann quasi außen vor und hat das Spiel nicht mehr da. Man hat das Spiel verloren. Ja, wenn man das sich nicht vorher rechtzeitig runterlädt. Das ist schon ein starker Tobak, finde ich, aber das sind auch Realitäten. Eine Firma wird niemals und kann auch niemals lebenslang sowas unterstützen. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist, wenn es die Firma nicht mehr gibt? Ja, also ich meine, ganz aufgehört hat zwar Sega nicht zu existieren, aber die Konsolen von Sega gibt es nicht mehr zu kaufen. Wohl aber noch die Games. Und die Hardware bei einigen Leuten. Ja. Also wenn man länger denkt, dann kommt man zu einem Konflikt, wo man sich einfach sagen muss, also diese Spiele sind nicht mehr für die Ewigkeit gedacht. Ich meine, was ist die Ewigkeit? Sagen wir mal 20 Jahre. Ja. 20 Jahre ist eine Ewigkeit bei Videospielen. In 20 Jahren werde ich bestimmt nicht mehr dies oder jenes Spiel nochmal zocken können, dass ich mir irgendwie auf einer Online-Plattform vor, dass ich ein paar Jahren eben gekauft habe. Ne? Da bin ich ganz realistisch. Das ist aber schade und das würde auch dann natürlich eine große Beschwerdewelle nach sich ziehen, aber spätestens dann, wenn es so eine Firma eben nicht mehr in der Form gibt, dann kann man auch nichts mehr wollen. Ne? Man stelle sich nur vor, so diese Konsolen wie Atari VCS 2600 wären so gewesen. Ja, da könnte man heute nichts mehr damit anfangen. Ich meine, gut, es hat nur noch Liebhaberwert, Retro-Style halt, ne? Aber trotzdem, ich habe hier eine stehen, ja, mit Modulen, die funktioniert nur einwandfrei. Das wird bei der PS4 wird das nicht so sein. Ja, da habe ich wirklich Zweifel, dass die noch so lange funktionieren wird und Noch größere Zweifel habe ich daran, dass ich Online-Games nach so einem Zeitraum noch irgendwie herunterladen könnte. Da muss noch was gemacht werden, da muss es Garantien geben, eventuelle Pläne, eben was da gemacht werden kann, dann auch wenn das nicht ganz so einfach ist. Ja, dass man eben sicherstellt, dass man immer an diese Games herankommt, lebenslang. Ja, das finde ich auch ist eine wichtige Sache. Gut, dennoch ist der Trend hier wohl ungebrochen und es zeichnet sich ab, dass es Richtung Online-Games geht. Es werden sogar Rufe laut. VentureBeat hat es zum Beispiel die Woche eben in einem Artikel gemacht und fordert geradezu die Spiele-Konsole-Hersteller auf, endlich diese Discs und Medien abzuschaffen und eben voll und ganz auf digitale Downloads zu setzen. Ja. Und da seht ihr, da bin ich dann eben zweigeteilt. Ja. Aber verstehen kann ich es. Diese Medien, diese Discs, die da eben separat verkauft werden, ich bin da nicht mehr so begeistert. Und es ist eine schwierige Entscheidung. Ja. Aber wie gesagt, man muss damit rechnen. Die Firmen selbst würden es ja schon gerne machen, haben doch so ein bisschen Angst, dass der Konsument da nicht mitspielt. Aber wenn jetzt schon große Presse Publikationen aufrufen, endlich sich zu verabschieden von dem, dann muss ich sagen, ist es auch wirklich Zeit. Und ja, früher hat man es mal als Vorteil gesehen, dass man keine physikalischen Medien mehr hat und keine Lesegeräte mehr, die bewegliche Teile drin hat. Ja, das war mal ein Vorteil. Heutzutage, dank DRM und Co., ist es halt nicht immer nur ein Vorteil. Ja. Vielleicht wäre das ja eine Lösung, ja, Games anzubieten, digital, die man dann auch daheim auf einer Festplatte sichern kann, ohne DRM, dass man sie auch dann ohne Probleme wieder reinstallieren kann, auf einer Ersatzkonsole beispielsweise. Aber ganz klar, das wird es natürlich nie geben, weil es gibt eben nicht nur ehrliche Konsumenten, sondern auch Konsumenten, beziehungsweise Leute, die das dann eben schamlos ausnutzen würden. Da hätte man ja dann quasi, ja, das Raubkopieren auf eine neue Ebene gemacht. Ich finde es schade, ja, aber so ist es nun mal. Das wird nicht kommen, das wird nicht passieren, das kann nicht passieren. Ja, das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist, dass die Firmen so großzügig sind, dass wenn dann zum Beispiel mal eine Online-Plattform eingestellt wird, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Also wenn so eine Online-Plattform endgültig eingestellt wird und man weiß, okay, die kommt nicht mehr zurück, da können die Firmen keinen Cent mehr dran verdienen, dass man dann sagt, okay, jetzt geben wir die Daten, die Spiele zum Download frei, ohne DRM, so dass der Kunde, der das Spiel ja regulär gekauft hat, dieses Spiel ohne Schutzmechanismen auf den Konsolen installieren kann, auch auf Ersatzkonsolen ohne weitere Gängelung, ja, und Überprüfung, weil dann es ja quasi feststeht, dass die Firma damit kein Geld mehr verdienen kann, der Publisher, ja. Und dann spielt es meiner Meinung nach auch ethisch keine Rolle mehr, ob jetzt das kopiert wird oder nicht. Ja, so sieht's aus. Gut, ich mach mal weiter. Schocker, so ein richtiger Schocker kam die Woche. Flickr ist von SmugMug gekauft worden. Das einstige Zugpferd von Yahoo, der Dienst, der Yahoo lange über Wasser gehalten hat, jetzt wird er abgestoßen an SmugMug. SmugMug, ein Fotodienst, der nicht mit kostenlosen Angeboten geglänzt hat in der Vergangenheit, sondern das ist ein Pay-Service. Ja, da konnte man auch Bilder verkaufen über SmugMug. Und die Übernahme von Flickr durch SmugMug hat natürlich da gleich wieder die Frage natürlich auf den Plan gerufen, wie sieht's denn aus? Bleibt der Dienstflieger jetzt kostenlos oder nicht? Ne? Daraufhin wurde gesagt, natürlich wieder schön verdreht, ne? Die Antwort, so da kann man aus einer negativen Antwort auch eine positive Antwort machen, ja. Wir verminen unsere Bilder oder wir verminen die Bilder der Kunden nicht, ja, und verkaufen sie auch nicht dem höchsten Bieter oder verwandeln diese Bilder in Werbekampagnen. Ja. Sprich, da hat er wohl angesprochen, Facebook, Google, Twitter und so weiter, ja, dass die eben hier kein Kapital schlagen aus den Bildern. Und das heißt im Endeffekt, ja, dann gibt es auch keine kostenlosen Services, weil für lau machen die natürlich nichts. Entweder machen die das so, ein Programm eben oder ein Geschäftsplan, der eben da vorsieht, dass man Geld verdient mit den Bildern, ja, das dann eben zum Beispiel durch Werbung oder ähnliches, ja, oder durch Einnahmen, und da ist die Aussage eigentlich klar. Das heißt, kostenloses Flickr wird mittelfristig vergehen, und zwar komplett, und es gibt nur einen kostenintensiver Service. Tja, davon gehe ich mal fest aus. Man kann es natürlich so oder so sehen, aber das heißt, im Prinzip Flickr wird dann aufgehen. Es muss kostenlose Dienste meiner Meinung nach geben. Zum Glück gibt es Google noch, auch wenn da hier dieser Mac Eskil da so abfällig darüber spricht. Ja, ich bin froh, dass es noch den Google Photo Service gibt, denn nicht jeder hat Bock, einen Haufen Kohle im Monat zu zahlen, für seine Dienste eben zu verwalten, und dann noch mit fragwürdigen Aktionen da. Ja, also ich weiß nicht, ich bin froh, dass man noch wählen kann zwischen kostenlos und bezahlen mit den eigenen Daten, ja, was ich gerne mache. Ansonsten habe ich ja keine Möglichkeit, meine Daten in Geld umzuwandeln. Ja, andere, die dann eben sagen, nö, ich bezahle gern viel Geld dafür, dass meine Bilder im Internet sein können. Wunderbar, klasse, los, dann ist alles top. Ne? Naja, gut. So, Microsoft gewinnt und verliert gleichzeitig gegen die US-Regierung. Die Daten sind auch damit nicht mehr sicher. Ganz klar, das Verfahren gegen Microsoft wurde eingestellt. Was ist passiert? Microsoft hat einen Server in Irland. Die US-Regierung wollte Zugriff auf den Server haben. Microsoft hat gesagt nein. Ja, deswegen gab es eine Gerichtsverhandlung. Nun ist die Herausgabeanordnung, die alte, der US-Regierung abgeschmettert worden, beziehungsweise eben das Gerichtsverfahren eingestellt worden, weil die rechtlichen Grundlagen dafür entzogen wurden. Ja, so bevor er jetzt in Jubelstürme ausbricht, der Cloud Act, ja, hat das Ganze jetzt legal als Gesetz quasi gemacht, ja. Das heißt, die Herausgabeanordnung der USA ist schon erneuert worden und jetzt rechtlich abgesichert. Das heißt, jetzt kann Microsoft sich nicht mehr dagegen wehren. Der Cloud Act ist umgesetzt, ist aktiv. Damit ist es einfach jetzt ein Fakt, dass amerikanische Firmen Daten herausgeben müssen, auch wenn die Server in anderen Ländern liegen. Ende. Und dann gibt es da noch natürlich die diese Zusammenarbeit, die da vereinbart wurde durch den Cloud Act mit zum Beispiel der EU, ja, auch das ist ein Fakt, der nicht mehr dafür sorgen kann, dass noch irgendwas vor den US-Spionen sicher ist. Ja. Und wir machen uns Gedanken über die Russen. Ja. Naja, okay, gut. So sei es denn, wir sind die guten TM, wir dürfen das, bei uns ist alles sicher, ganz klar, ne? Gebt schön eure Daten der USA, jetzt könnt ihr euch eh nicht mehr dagegen wehren, weil ihr gepennt habt die ganze Zeit, liebe Leute, deswegen, ja, deswegen gepennt und an die russische Fantasien gehegt, ja, und jetzt mit wehenden Fahnen, ja, gehen wir in den digitalen Untergang. So sieht's aus. Gut, die eine Sache, ich habe heute alles durcheinander gewürfelt, dann hin und her, was soll's, genau, wie momentan die Weltlage ja ist und hin und her, ne? Bei der Rios Wohnsitz habe ich ja öfters schon mal Elektroautos angesprochen, wobei das ja auch nur ganz am Rande irgendwie den Technikbereich, zumindest mal den Computertechnikbereich hier streift. Ja. Aber manchmal kann ich mich einfach nicht dagegen wehren, das auch mal zur Sprache zu bringen. Immer wieder, vor allem wenn ich solche Meldungen lese, wie bei Heise jetzt, China wird den Auto- oder Elektroautomarkt ja ziemlich aufmischen. Das steht fest, ja. China ist weiter an der Spitze der Elektromobilität. Die deutschen Automobilhersteller pennen ja immer noch, haben immer noch Dieselfantasien, ja, gestützt natürlich von den Rasern, die denen, was weiß ich, alles egal ist. Hauptsache, mein Auto ist stärker als dem seins, ja. vor allem, den fällt dann immer die Klappe runter, wenn so ein Tesla kommt und ja, und ihren Spritfresser einfach so stehen lässt, wie so ein Käfer, also pssst, weg, ne? Dann heißt, ja, aber Tesla, ne, Skandale und hin und her, ja, nix da, mehr für ein vernünftiges Auto, ja, genau, ne, also, ne, man kann sich ja immer alles schönreden, ist ja klar, und außerdem ist das, was man hat, ja sowieso immer besser, als das die anderen haben, ne, so eben auch in der deutschen Automobilindustrie, unsere deutschen Autos, ja, das ist das Nonplusultra, ja, was wollen denn die anderen, hopp, die Chinesen, ja, mit ihren Reisschüsseln da, ne, kann man gar vergessen, ne? So, und jetzt langsam, ne, dreht sich eben das Blatt, man hat gedacht, es geht unendlich so weiter, ja, Pfeifendeckel, ne, geht wieder mal nicht so, wie man es gerne hätte, die Elektromobilität kommt, wird kommen, Ende, fertig, aus, und wenn es noch 10 Jahre länger dauert, dann dauert es eben noch 10 Jahre länger, und wenn es 20 Jahre länger dauert, dann dauert es 20 Jahre länger, aber das Ende der Verbrenner ist nicht mehr aufzuhalten. Fertig. Ja. Und das wollen die Firmen nicht wahrhaben und halten sich an Strohhalmen fest, und das wird jetzt langsam aber sicher zu einem Problem werden. Die Chinesen überrennen den Elektroautomobilmarkt momentan international. Und wenn das auch noch auf einem sehr kleinen Niveau stattfindet, so kann das bedeuten, dass wir eben in Zukunft zumindest mal Antriebe, Motoren, Batterien, quasi das ganze Interieur eben nicht mehr von deutschen Autoherstellern haben, sondern von chinesischen Autoherstellern, ja. Die Japaner waren bisher auch sehr gut mit im Rennen, ja, auch die werden einen Teil von dem Markt bekommen, das steht fest, und da bleibt dann nicht mehr viel übrig, ja. Das heißt, wenn wir dann irgendwann ein tolles, konkurrenzfähiges Auto bekommen, ja, mit Elektromotor, und dann steht hier irgendeine Marke drauf, die in Deutschland sehr bekannt ist, ja, dann schlummert da drin eben Technik von anderen, ja, und inwiefern das dann der deutschen Autoindustrie hilft, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich nicht ganz so toll. Tja, so ist das nun mal, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, wieder einmal entspricht das der Wahrheit. Jo, was haben wir noch? Ja, ach Gott, ein kurzer Nachtrag noch. Ich lasse mal den Artikel verlinkt, weil er ist interessant. Ja, russische Hacker und andere Märchen, so ein Nachtrag. Ich habe letzte Woche ja schon gesprochen davon. Jetzt hat sich auch Heise mal zu Wort gemeldet und stellt fest, also irgendwie sind ja russische Hacker jetzt überall gerade, ne? Überall. Und ist das denn wirklich so? Im Prinzip ist ja auch schon gesagt worden, nicht nur Geheimdienste können das, sondern eigentlich Otto Normalverbraucher kann das vortäuschen, dass er aus Russland eben zugreift. Ja, das Sache, also ich kann das per Knopfdruck machen und es meint eine Webseite, ja, ich komme aus Japan, aus China, aus Russland oder so. Und, ja, wenn man dann irgendwas Schlechtes machen will, dann nimmt man halt Russland, ne? Und dann wird auch gar nicht mehr weiter nachgeguckt, ah ja, russische IP, ah, es ist Russland, ja, zack, fertig, ne? Abgehakt, Ende Gelände, ist ganz praktisch für die Leute, ja, und deswegen nutzen auch viele Hackerorganisationen eben russische IPs, ja, weil, naja, dann brauchen die nicht mehr so groß Angst zu haben, es ist einfach, sind die aus Russland fertig, ne? Ja, genau. Das ist eine interessante Geschichte hier von Heise, mal lest oder guckt es mal an, das ist ein Video und boah, vielleicht gibt das ein paar Denkanstöße. Vorratsdatenspeicherung unvereinbar mit dem EU-Recht, ja, immer wieder versucht die Bundesregierung die Vorratsdatenspeicherung irgendwie durchzudrücken, ja, und immer werden die gemaßregelt, die Vorratsdatenspeicherung ist illegal, ja, ganz einfach, und trotzdem wird's immer wieder probiert, Gesetze zu machen, damit es nicht mehr illegal ist, ja, also das heißt, man will nicht einsehen, dass das schlecht ist, dass es gegen die Menschenrechte entspricht, ja, und jetzt ist wiederum ein Fall aufgetreten, das Verwaltungsgericht Köln hat jetzt festgestellt, nach dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, dass eben Provider derzeit nicht verpflichtet sind, im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung eben die Zugangsdaten bzw. die Protokolle der Zugänge von den Kunden aufzubewahren, ja. Da wurde geklagt, dass eben diese Anbieter, in dem Fall SpaceNet und die Telekom, dass die eben die Daten speichern, damit die Ermittler Zugang haben können zu diesen Daten, damit die sehen können, wer wann wo eingeloggt war oder so ähnlich, ja. Und das ist eben nicht mit dem EU-Recht vereinbar. Fertig. Der Europäische Gerichtshof hat das ja auch schon entschieden, in einem anderen Fall, und dann wurde eben probiert, eine andere Richtlinie bei uns durchzudrücken, ja, jetzt wurde eben erneut festgestellt, dass die Paragraphen 113a und 113b Telekommunikationsgesetz, ja, zur allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsdatenspeicherung eben nicht zulässig sind in Europa. Fertig. Ja, da müssen wir aus der EU austreten, wenn die Vorratsdatenspeicherung denn so wichtig ist, und dann können wir das vielleicht auch wieder machen. Ja. Also deswegen würde ich mir jetzt das nochmal überlegen, denn was hier einfach verlangt wird, ist eine Komplettüberwachung der Bürger. Und ich sag's immer wieder gerne, also eine Komplettüberwachung vom privaten Anbieter, der ich selbst zugestimmt habe, ist eine Sache. Ja, und der kann ich mich auch entziehen. Ja. Eine Überwachung des Staates, da habe ich kein Opt-out, und deswegen muss das von Gesetz wegen her verboten sein. Deswegen gibt es den Datenschutz. Nicht, um private Firmen zu gängeln. Ja. Gut, und die nächste Meldung, ja, genau, das war auch wieder eine Genugtuung, ja. YouTube hat ja vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vor einiger Zeit entschieden, dass Channels unter 1000 Abonnenten kein Geld mehr verdienen können, also keine Werbung mehr schalten können. Man will damit diese Fake-Kanäle, Fake-News-Kanäle und was weiß ich, hier extremistischen Inhalte und so weiter, Gruppen, ja, dass die eben hier kein Geld damit verdienen können. Ich habe mir gleich von Anfang an, habe ich mich gefragt, was soll das? Das ist doch überhaupt kein probates Mittel, um das zu verhindern. Das muss man anders da angehen. So werden tatsächlich nur die kleinen Channels bestraft. Das hat man jetzt, ach ja, wirklich herausgefunden, ja. Denn nach wie vor sind eben vor oder bei den Videos von allen möglichen Sachen, ja, schlimmen Sachen, die Werbung zu sehen, ja, also antisemitische Inhalte, ja, extremistische, rassistische, kein Problem, ja, da nach wie vor gibt es da genug Channels, die damit mit der Werbung Geld verdienen. Ganz klar, weil die nämlich oft mehr als 1000 Abonnenten haben. Ja, genau. Das ist offenbar, ja, weiß nicht, cooler? Ja. Ja, nicht wirklich, aber seht ihr, das Problem ist ja auch so, wenn ihr zum Beispiel jetzt so ein Aktivist seid, ja, und ihr hast eine Seite, was macht ihr dann? Ihr abonniert deren Videos, damit ihr auch immer sofort informiert seid, wenn dieser Arsch, ja, wieder so ein scheiß Rassismus-Video postet, ne? Damit ihr das gleich, damit ihr da gleich aktiv seid und dass ihr gleich in den Kommentaren den fertig machen könnt, ne? Abonniert ihr den Kanal. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt dem gerade geholfen. Ja? Also manchmal hilft Ignorieren vielleicht doch eher, als dagegen sich so aufzulehnen. Davon leben viele sogar. Ja? Also wer Trolle verhindern will, das sollte sie am besten ignorieren. Sonst wird genau das, was der will, Realität. Okay? Und das zeigt es auch hier wieder. Während viele, viele ehrliche kleine YouTube-Channels jetzt noch nicht mal mehr einen Cent verdienen können. Ja, da zähle ich mich auch um meinen Kanal darunter, meinen privaten, ja. Die kriegen jetzt keinen Cent mehr. Noch nicht mal mehr einen Euro, gar nichts mehr. Ja, okay. Während die trotzdem, ja, Verbot jetzt weiterhin absahnen können, das finde ich nicht okay. YouTube hat da wirklich die Falschen getroffen, das war aber abzusehen, weiß nicht, ob, ich muss das mal ganz klar sagen, wer ist denn dafür verantwortlich? Hat Google wirklich nur so dumme Leute eingestellt, dass die nicht bis 3 zählen können, dass die das nicht sehen können? Entschuldigung, ich habe kein abgeschlossenes Studium in diesem Bereich, ja, und ich hätte es denn können sofort sagen, dass das nichts bringt. So übrigens so viel wie Tausende von anderen YouTuber YouTube davor gewarnt hat und gesagt hat, hier, nein, was macht ihr denn? Seid ihr blöd? Das bringt doch nichts. So, YouTube hat es trotzdem gemacht. Und was ist jetzt herausgekommen? Es bringt nichts. Gut, ne? Super. So sieht's aus. Ich lasse den Artikel gerne auch mal verlinkt. Ja, hab heute einiges von Heise drin. Ja, was soll's? Muss ja auch mal sein. Und ja, tja. Weiß nicht, vielleicht sollten die mich mal bei Google einstellen, bei YouTube, ja. Kann ich schon vielleicht ein paar Tipps geben. Hm. Nun denn, also, zum Schluss habe ich immer so ein lustiges Video. Das Video an sich ist diesmal aber gar nicht so lustig. Nur, ich habe einen russischen Hacker entdeckt, ja. Und der verdient sogar Geld auf YouTube. Das ist doch unfassbar, ja. Ein russischer Hacker, ganz offiziell. Der nennt sich sogar so. Crazy Russian Hacker, hm? Ich habe da mal ein Video verlinkt von dem. Könnt ihr mal gucken. Unfassbar. Ja. Das ist der Beweis. Die Russen unterwandern das Internet. Jetzt, der Himmel fällt uns auf den Kopf. Jetzt ist Schicht im Schacht. Ja. Was müssen wir machen? Den Crazy Russian Hacker Kanal. Ja. Angucken. Das müssen wir machen. Dann wissen wir, was Sache ist. Genau. Der Crazy Russian Hacker. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, nur her damit auf YouTube im Channel, auch wenn es nichts an Geld dafür gibt, ja, im YouTube. Dort könnt ihr die Kommentare hinterlassen oder im Diskussionsforum zu der Seite, aber auch bei wochensicht.thenetcast.com, da könnt ihr auch die Links und Informationen zu der Sendung finden. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Egert, Werner, geh mal runter in den Keller gucken, ich glaube die Russen sind da. And well, we